Erster Hiob antwortete. Er sagte, Zweiter, ich habe schon viel Ähnliches gehört. Ihr seid alle schlechte Tröster. Dritter, sind deine leeren Worte jetzt vorbei? Oder was bringt dich dazu, zu antworten? Vierter, wenn ihr so leiden würdet wie ich, dann könnte ich auch so reden wie ihr. Ich könnte Worte gegen euch finden und den Kopf über euch schütteln. Fünfter, ich könnte euch mit meinen Worten stärken. Meine Worte des Trostes würden euren Schmerz lindern. Sechster, wenn ich rede, wird mein Schmerz nicht weniger. Wenn ich schweige, geht mein Schmerz auch nicht weg. Siebter, Gott hat meine Kraft jetzt ganz genommen. Du hast alles um mich herum zerstört. Achter, du hast mich gepackt. Das ist ein Beweis. Meine Krankheit spricht gegen mich. Sie klagt mich direkt an. Neuntes, sein Zorn zerreißt mich und kämpft gegen mich. Er zeigt mir seine Zähne. Er sieht mich böse an, wie ein Feind. Zehnter, die Leute machen den Mund gegen mich auf. Sie schlagen mich auf die Wangen. Alle versammeln sich gegen mich. Elfter, Gott gibt mich schlechten Menschen. Er wirft mich in die Hände von Menschen, die Gott nicht kennen. Zwölfter, ich lebte ruhig. Dann zerstörte er mich. Er packte mich am Nacken und schüttelte mich. Er machte mich zu einem Ziel. Dreizehnter, seine Pfeile fliegen um mich herum. Er spaltet meine Nieren ohne Erbarmen. Er gießt meine Galle auf die Erde. Vierzehnter, er macht immer neue Wunden in mich. Er greift mich an wie ein starker Kämpfer. Fünfzehnter, ich habe ein grobes Gewand auf meiner Haut genäht. Ich habe meinen Kopf in den Staub gesteckt. Sechzehnter, mein Gesicht ist rot vom Weinen. Meine Augenlider sind dunkel. Siebzehnter, ich habe nichts Böses getan. Mein Gebet ist rein. Achtzehnte Erde, bedecke mein Blut nicht. Mein Schrei soll nicht verstummen. Neunzehnter, schon jetzt ist mein Zeuge im Himmel. Mein Helfer ist dort oben. Zwanzigster, meine Freunde lachen über mich. Meine Augen schauen weinend zu Gott. Einundzwanzigster, ich will, dass Gott mir Recht gibt. Er soll zwischen einem Menschen und seinem Freund entscheiden. 22. Denn nur noch wenige Jahre werden kommen. Dann muss ich einen Weg gehen, von dem ich nicht zurückkomme.